meinem Munde ein Trostwort für uns zwei. Morgen komm ich wieder, denn heute war so schön. Morgen komm ich wieder, doch heute muss ich gehen. Die paar kurzen Stunden, sie sind ja schnell vorbei. Bleib dir treu, dann haben wir uns wieder, denn du weißt, ich bleib dir treu. Glaube mir, glaube mir, glaube mir, morgen bin ich wieder hier. Glaube mir, glaube mir, glaube mir, morgen bin ich ganz bestimmt wieder hier. Und solltest du mich fragen, mein Liebling, bist du denn auch gerne bei mir? Dann brauch ich nur zu sagen, mein Lied verrät es dir. Morgen komm ich wieder, denn heute war so schön. Morgen komm ich wieder, doch heute muss ich gehen. In paar kurzen Stunden, morgen bin ich ganz bestimmt wieder.